apreço. Porque te ignoro, te reconheço. Quando chove ou quando faz frio. Noutro plano te devoraria tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. É um milagre. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, do desejo, dos receios. Tenho que esquecer a tata, tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao fim dar vai dar em nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. O que eu pensava encontrar. M96.0, Cidade de Hamburgo. Música, notícias, cultura e variedades. Pode chegar que a casa é sua. O Brasil é aqui e agora. Eine Sendung auf Deutsch und Portugiesischer Sprache. 17 horas e mais um pouquinho aqui em Hamburgo. Mais uma vez, Rádio Mamaterra na 96.0, falando para essa rapaziada do mundo inteiro, porque estamos também na internet e hoje estamos com a visita do pessoal da TV Ipanema, porque é o que eu sempre digo, cobra que não anda não engole sapo. E se Maomé não vai à montanha, Ipanema vem a Niterói, porque Niterói é a capital da Rádio Mamaterra. Niterói é a terra onde eu nasci. Ein wunderschönen guten Tag hier, Radio Mamaterra bei 96,0, das Radio, die sagt immer, unsere Ecke ist unsere Welt, ist unsere Erde. Und heute haben wir bei uns die Leute von TV Ipanema. Vai vir Mahomé, Nishti Sudenberg Guerre, Ipanema kommt zu Romão Ria. Und wir sagen immer das. Unsere Sendung ist der Sendung für die ganze Welt. E alô, rapaziada da Austrália, que sempre nos escuta na internet. Alô, pessoal do Ceará. Tem uma turma hoje aqui nos visitando, que é um coro incrível. E alô, Dr. Tru, diga para nós o que você tem a falar. Ja, ganz herzlich willkommen wieder bei unserer Sendung Radio Mama Terra, jeden Donnerstag auf Radio Tide. Und heute haben wir hier ganz besondere Gäste, nämlich Gäste aus Ceará. Und die beiden Frauen, die beiden jungen Leute heißen Laisi und Lucia. Sie kommen aus dem Chor der Universidade Federal do Ceará aus Brasilien. Und es sind noch zwei andere Gäste heute hier, und zwar von der Peter-Petersen-Schule. Ein Junge, er heißt Matti, herzlich willkommen. Und auch Susanna von dem Cantemus Kinderchor unter der Leitung von Herrn Bergemann. Und der Grund, warum die vier heute hier sind, das ist, dass sie nämlich Konzerte machen hier in Hamburg. Und ein ganz besonderes Konzert wird stattfinden am Samstag in der St. Trinitatiskirche am Fischmarkt. Das ist nämlich genau unsere Ecke. Na, Romau? Ja, das ist super. Ich sage dir auch, Tron, ich bin immer froh im Sommer, weil die Leute aus Brasilien kommen immer vorbei. Und die sind die Ersten, die kommen, der Gruppe von der Universität aus Ceará. Ein super Chor, die spielt MPB, beziehungsweise Musik popular brasileira, und die werde für uns heute schon in einer Schule morgen und übermorgen bis Dienstag sie bleiben hier in Hamburg. Und für diese Leute aus Ceará machen wir eine Musik von einem Gruppe de Fort Suaiar, war bei uns aus Pindoretama. Ihr kennt Pindoretama? Vocês conhecem Pindoretama? Não. Nunca foram lá em Pindoretama? Meu Deus, mas que pobreza. Conhece Europa, França e Bahia e nunca foram a Pindoretama. Mas que coisa incrível. É coisa típica do povo brasileiro. Mas vamos lá tacar. Pindoretama pra rapaziada. Escutou essa, Dona Chica? Onde é, Dona Chica? Rato das Gehort? Das ist ein bisschen von Pindoretama, eine Gruppe aus Brasilien, die vor zwei Jahren hierher gekommen war, und die spielen Musik, und gleichzeitig sind die Bauerkind, die arbeiten in vielen Orten da in Brasilien, und dort hat auch etwas zu sagen. Ich habe gerade erfahren, nämlich von Lucia, warum sie gar nicht Pindoretama kennt, den Ort. Ist das eine Stadt? Ist das, wo ist das? Und ich habe sie gefragt, also sie sagt, ich komme gar nicht aus Brasilien, ich komme aus Südafrika. Oh. Hä? Südafrika? Afrika do Sul? Cabo Verde. Cabo Verde, você é do Cabo Verde? Oh, que ótimo. Arquipélago de Cabo Verde. Oi. Oh, mas bem-vindo. Obrigada. Aber das ist aber schön, né? In Brasília, man kann sehen, dass alle sind brasilianer in Brasília, né? Man kann Japaner sein, man kann Afrikaner sein, man kann auch Hamburger sein und bleibt in Brasília wie Brasilianer. Man denkt nicht, das ist nicht Brasilianer. Alle hier sind Brasilianer. Hauptsächlich, dass wir gewinnen nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft. Aber ich habe gerade gehört, weißt du das auch drum, dass die deutsche Mannschaft com futebol, hat den Rest zu nutzen die gelbe Trikot. Und das bedeutet, die Fouls spielt mit Brasilien, Brasilien darf nicht den gelben Trikot haben. Oh. Oh, das ist wirklich eine Dummheit. Das geht aber nicht. Aber wir spielen dann ohne Trikot. Das glaube ich, das wird besser so. Und dann man kann nicht uns halten, man kann besser laufen, den Schwitz und so. Naja, vor allem kann man da nicht sagen, ob denn vielleicht die gelben Hemden eine gewisse Magie haben. Exatamente. Não? É isso aí que eu tava explicando para vocês que não falam alemão feito eu. Também não falo alemão, eu me meto a falar alemão. Né? Sou abusado, então abusado pode falar à vontade. Então, que é o seguinte, que no ano que vem, a Alemanha entrou com a patente para usar a camiseta amarela. Então, se o Brasil jogar com a Alemanha no ano que vem, não vai poder usar a camisa amarela. Então, a minha sugestão é que a rapaziada passe a jogar pelado, porque aí não tem como patentear. E vai ser difícil segurar a rapaziada, imagina, só de shortinho, suado, não vai ser mole segurar a rapaziada, né? Mas futebol é isso mesmo, a gente tem que se divertir, é o que vale. Então, para vocês que estão vindo do Ceará, me deu uma saudade do meu pai, que não imagina. Meu pai vem lá do Crato. Da capital do mundo. Do centro, do umbigo do mundo, chamado Crato, da casa, da terra do padre Cícero Romão, né, que é o mesmo nome meu. Então, foi o padre que teve mais filho no Brasil, porque o tem de Romão no Ceará é tudo filho de padre. Então, vou botar uma música para vocês, onde, feita pelo meu pai, um forrozinho de Niterói, do Rio de Janeiro, mas assim com aquela influência do Crato, e vocês vão escutar a voz do meu pai falando uma poesia durante a música. Vamos lá, uma música Saudade do Ceará, de João Romão, meu pai. Por merecer o quanto me magoou, feri o meu sentimento quando pedi um tempo. Olha só, rapaziada, eu fiquei tão emocionado que botei a música errada. Vamos tacar uma outra pra rapaziada não ficar desencantada. O que eu quero escutar é a voz do meu pai com saudade do Ceará. Você vê como é que é a emoção. A emoção da presença de vocês, cearenses, aqui no meu programa. Realmente de arrebentar o coração. Agora vamos escutar o João Romão. O sol da minha terra é de um brilho sem par. Não conheço sol igual ao sol do meu Ceará. De presente eu ganhei uma casinha beira-mar, com janelas no nascente, pra ver o sol despontar, iluminando a paisagem e as águas verdes do mar. Lugar não há pra comparar, não, não, ao meu querido Ceará. Se não credes no que digo, vinde a Fortaleza comprovar. Há de voltar cantando em verso e prosa a beleza do meu Ceará. Se não credes no que digo, vinde a Fortaleza comprovar. Há de voltar cantando em verso e prosa a beleza do meu Ceará. O sol da minha terra, da minha terra é de um brilho sem é par. Um brilho sem não par. Conheço sol igual conheço ao sol do meu Ceará. Ao sol do meu Ceará. De presente eu ganhei uma casinha beira-mar, com janelas pro nascente, pra ver o sol despontar, iluminando a paisagem e as águas verdes do mar. Lugar não há pra comparar, não, não, ao meu querido Ceará. Se não credes no que digo, que a fortaleza comprovar. Hás de voltar cantando em verso e prosa a beleza do meu Ceará. Se não credes no que digo, vinde a fortaleza comprovar. Hás de voltar cantando em verso e prosa a beleza do meu Ceará. Isso aí, as belezas do meu Ceará, de João Romão, meu pai, lá do Crato. Então, minhas queridas, me digam lá o que que vocês estão sentindo aqui ao chegar na Alemanha. Como é que é essa experiência de vocês aqui? Ah, nós estamos muito felizes porque fomos muito bem recebidos, tanto em Bremen como aqui. E as pessoas gostaram muito do nosso trabalho. Foram super receptivos à cultura brasileira. Tanto nós estamos realmente muito felizes do sucesso que fez o show e esperamos dar o nosso melhor. Queremos agradecer aos corais que nos receberam muito bem aqui. E é isso aí. É, e vocês, assim, vocês vão ter assim uma troca com outros corais aqui na Alemanha, né? Isso, nós fomos recebidos pelo Coral Franco-Alemão em Bremen. Estamos sendo recebidos aqui por outro coral em Hamburgo. Estaremos aqui até quarta-feira. Em seguida iremos para Colônia e Neuenlingen. E depois retornaremos ao Brasil. Ah, maravilha. E qual é o seu nome? Laíce. Laíce, ótimo. Laíce, você tem uma voz excelente, você deveria trabalhar em rádio. Obrigada. Maravilha. Vai para o trono, não vai? Estamos aí. Mas é realmente uma coisa muito incrível esse trabalho, essa troca. Mas me diga uma coisa, qual o tamanho do Ceará? Mais ou menos. Eu não tenho uma ideia. É, mas uma ideia só vai até a esquina na padaria. Então vamos dizer 500 metros. Não, ele é um estado, um estado grande, não é pequeno. É um estado mais ou menos do tamanho da França, né? Uhum. É realmente muito grande. Ja, das ein bisschen zusammenzufassen und zu übersetzen, ist, Romain hatte gerade gefragt, wie groß eigentlich Ceará ist. Und man hat sich geeinigt auf das. Ceará ungefähr so groß ist wie Frankreich. Was ich noch gelesen habe über Ceará, weil ich dieses Land selber auch nicht kenne, das ist, dass es sehr viel Sonne dort gibt, ganz wenig Regen, viel Wasser und das Hinterland, das heißt Sertão, das ist sehr, sehr trocken dort. Ja, das ist das, was ich über Ceará weiß und vor allem, dass sie eine unglaublich tolle Musik dort machen. Ja, genau, das ist... E me diga uma coisa, esta vinda para a Europa é a primeira vez do grupo de vocês? É a nossa primeira vez que a gente sai do Brasil com esse show, Bora Andar Brasil. Está sendo uma experiência muito boa, não só no que diz respeito à parte musical, mas também pela troca de cultura e conhecimento, né, de mundo. Maravilha. E você, como uma pessoa de Cabo Verde, como se sente no Brasil, no Ceará, especialmente? Eu acho muito linda a cultura. Eu realmente me envolvi muito. Por isso que eu estou aqui, me sinto como uma brasileira, representando o espírito brasileiro e a cultura para a Alemanha. Eu me adaptei muito bem mesmo, principalmente musicalmente. Você sabia que aqui em Hamburgo tem muita gente de Cabo Verde? Eu fiquei sabendo há uns dias. É, inclusive eu recomendo que vá no restaurante do Antônio, é muito bom. Obrigada. Ele é lá de Cabo Verde, realmente é o peixe mais gostoso da cidade. Depois eu dou o endereço para vocês. A gente tem vocês. Essa fama, a gente sabe fazer peixe. O peixe de primeira qualidade, muito bom mesmo, né? Ja, für diesen Chor aus Ceará ist es das erste Mal, dass sie hier nach Europa gekommen sind. Und sie haben gesagt, dass es gedacht ist, auch als einen internationalen Kulturaustausch. Diese Begegnung mit anderen Chören hier in Hamburg, nicht nur in Hamburg, sie werden auch nach Bremen, sie waren schon in Bremen, sie werden bis zum Dienstag hier in Hamburg bleiben und danach werden sie nach Köln gehen. Und das Ganze ist gedacht, einen Kulturaustausch zu zeigen, nicht nur die Musik aus Brasilien mitgebracht zu haben, sondern mit ihrer neuen Show. Die neue Show heißt, Moment, Opa, wie heißt sie? Boronda, ne? Boronda. Boronda. Ne, das ist ihre neue Show, die wollen sie hier in Europa, also hier in Deutschland präsentieren und auch zeigen, dieses brasilianische Gefühl zum Ausdruck bringen. Und ja. Wunderbar. Und wir haben ja auch hier die Leute von Cantemos. Und wie ist diese Erfahrung von Chor- und Kulturaustausch, die ihr habt? Ja, also wir machen ja schon mehrere Kulturaustausche, also haben wir schon gemacht. Wir waren ja in Bulgarien schon, in Italien, in der Ukraine und das ist immer ein, also furchtbar nett und man trifft viele Leute und man kennt sich einfach und dann lernt man die Sprache ein bisschen. Man macht viele Konzerte, lernt andere Chöre, kennt andere Länder, sieht viele Städte und wenn sie dann auch nach Hamburg kommen, die ganzen Anchöre, dann, also es ist einfach schön. Kann man schon sagen, dass durch das Singen man trifft viele Menschen und ist immer gut oder es gibt auch schlechte Erfahrungen? Ja, also die meisten sind positiv. Man bleibt in Kontakt meistens mit den Leuten zum Beispiel. Ich habe immer noch Kontakt zu meiner aus Bulgarien, aus Italien, aus der Ukraine. Und wenn man dann sich wieder trifft, ist das einfach schön und man freut sich auf die Leute. Wenn man wieder geht, sind Tränen in den Augen und eigentlich sind es fast nur positive Erfahrungen. Es gibt natürlich manchmal Sachen da mit der Sprache, Probleme oder so, aber das ist eigentlich nach ein paar Tagen geklärt. Ja, sag mal, gibt es denn eigentlich auch musikalische Verbindung, direkte Verbindung, also in musikalischer Art? Sei es, dass es Lieder sind oder sei es Melodien sind. Habt ihr sowas schon so erfahren? Ja, also wir singen zum Beispiel im Kinderchor auch, also es sind ziemlich viele Lieder aus verschiedenen Ländern, aus Brasilien auch, zum Beispiel haben wir ein Lied und es ist alles verschieden, also jede Kultur hat so ihre anderen Lieder. Der ukrainische Chor hat zum Beispiel ja, Lieder, man hört einfach diese Musik raus aus der Ukraine oder aus Bulgarien. Die haben alle ein bisschen was anderes, andere Musikrichtung. Matti, welche Erfahrung hast du denn bisher gemacht? Du bist in dem Peter Petersen Schulchor, ne? Ja, genau. Ich bin im Schulchor und also ich habe bis jetzt auch viele positive Erfahrungen gemacht. Also wir singen, wir hatten es gerade vorhin, dass ich so eine Melodie gesummt habe. Dann gleich angesprochen wurde, ah, ist das die und die Melodie? Aber es war nicht die Melodie, aber es war eine ähnliche Melodie, dann also von einem ähnlichen Lied, was anscheinend in Brasilien bekannt ist. Und ansonsten, ja, also es ist immer sehr nett. Ansonsten habe ich nicht mehr Erfahrungen mit anderen Sachen gemacht. Ja, um die ganzen Verbindungen jetzt herzustellen, hier ist einmal der Chor aus Ceará, einmal der Susanne vom Cantemos Kinderchor und ein Chormitglied aus der Peter-Petersen-Schule und irgendwie arbeitet ihr alle zusammen und es gibt hier jetzt noch in Hamburg mehrere Konzerte, ne? Zum Beispiel heute Abend, ne? Ja, genau, heute Abend machen wir ein Konzert mit den Brasilianern zusammen. Also die Verbindung besteht darin, dass wir die Brasilianer unterbringen. Also wir, der Chor von der Peter-Petersen-Schule, hat sich bereit erklärt, Brasilianer aufzunehmen. Und nicht nur wir, auch der Kinderchor. Und heute Abend machen wir ein großes Konzert in der Peter-Petersen-Schule um 19 Uhr. Und in welchem Stadtteil ist die Schule? Und das ist in Wellingsbüttel. Und da sind natürlich auch alle herzlich eingeladen zu kommen. Das wird bestimmt ein großes Event. Und das sollte man nicht verpassen, würde ich sagen. Ja, dann gehen wir weiter. Am Samstag, am 21.05. gibt es in der St. Trinitatiskirche auch eine Veranstaltung. Brasilien, Deutschland, die beiden Chöre singen zusammen und dort fängt es an um 19 Uhr. Und natürlich sind auch dort in der Kirche alle ganz herzlich eingeladen. So, und dann gibt es noch am nächsten Dienstag ein Konzert. Was ist denn das für eins? Das ist der Kammerchor. Das ist von dem gleichen Leiter ein Chor, nur da singen die Erwachsenen. Also das ist ein bisschen schwerer und eben nicht Kinderchor. Ah ja. Ja, ich möchte euch ganz herzlich bei euch bedanken. Die Zeit ist schon abgelaufen, denn ihr müsst jetzt gleich raus aus dem Studio. Dann geht's zur Vorbereitung für das Konzert heute Abend. Grüß ganz herzlich Herrn Bergemann, der so nett war, so schnell euch hierher zu organisieren. nochmal ganz herzliche Grüße an ihn und macht's gut. Bis am Samstag in der St. Trinitatiskirche. Und hello, Pastor Friedeski. Vielen Dank, dass du hast uns vorgestellt, dieser Gruppe. E, rapaziada, nós agradecemos bastante a presença de vocês. Wir bedanken uns für eure Anwesenheit hier. Und ich weiß, eu tô sabendo que vocês tocam música popular brasileira, inclusive com tambores, atabaques, e chocalhos e rebolados, aquelas coisas todas. Então, para vocês, em homenagem, eu vou colocar uma música especial. Mas você também pode falar alguma coisa para se despedir lá para vovó e para mamãe no Brasil, que a rapaziada vai escutar na internet amanhã. Pode falar aí. Pode falar à vontade. Eu queria mandar um abraço a todos do Brasil, né? Saudade a gente tem sempre, né, na nossa terra. E um abraço também para os alemães, para que possam ver o show hoje à noite, né? Um show que mescla teatro e música, um coral tão dinâmico quanto o nosso, né? E com aquele tempero brasileiro de dança, de alegria, de percussão e de ritmos. E, enfim, então, deixar o convite para todos e um abraço ao povo do Brasil. Aí, se liga nessa, Dona Rosário. O show deles é bom. Estou sabendo que você vai hoje à noite lá. Onde for, aí está a Aldo e a canal em português, os outros se verabschieden. Ja, ich hoffe, ihr kommt alle zu unseren Konzerten. Das wird auf jeden Fall eine gute Erfahrung und auch viel Kulturelles, denke ich so, was man zu hören kriegt aus verschiedenen Ländern. Ein Chor in Brasilien ist ja nun nicht sehr oft in Deutschland oder in Hamburg. Also alle herkommen. Ja, da kann ich mich nur anschließen und sage bis heute Abend um 19 Uhr. Okay, und für euch, para vocês, Caetano Veloso. Não, vai outro. A razão está sempre com dois lados. Amor é tema tão falado, mas ninguém seguiu nem cumpriu a grande lei. Cada qual ama a si próprio. Liberdade, igualdade, aonde estão? Não sei. Mora na filosofia. Na lembrança, cego é quem vê só aonde a vista alcança. Mandei meu dicionário às favas. Mudo é quem só se comunica com palavras. Se o dia nasce, renasce o samba. Se o dia morre, revive um samba. Ora na filosofia. Meu Deus do céu, pena a nossa rádio não ser a cores, para vocês verem a farra que a rapaziada do coro lá da Universidade do Ceará tá fazendo aqui no estúdio com a música do meu velho amigo falecido Candeias, grande mestre. E para falar de festa, hoje eu vou, agora exatamente às 5h30, horário de Hamburgo, deve ser mais ou menos 12h30 em Brasília, uma homenagem à Mara Maravilha, que faz hoje 25 anos de batalha na vida, que a idade mesmo eu nunca perguntei para ela, está fazendo aniversário hoje. E para ela, vamos botar aqui da Rádio Mama Terra, do Quilombo Brasil, que acabou de ser inaugurado, a música da África, a Marquês de Sapucaí. com o grupo Raça, que é o grupo que ela adora. Alô, Mara Maravilha, se liga nessa, você vai vivendo há 100 anos, meu amor. E meus parabéns, parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Cadê o coro aí? Muitos anos de vida. Grupo Raça pra nossa amiga querida Mara Maravilha. Diogo, Diogo, Diogo, que beleza, esse aqui é samba, é uma batida especial. Um dia o Nido de Hamburgo chega lá, das is samba, das is wirklich super, super ritmos, de direto aos Rio de Janeiro, fumar a maravilha. Eine Brasilianerin, die wohnt hier mehr als 20 Jahre, und die hat heute Geburtstag, und hat extra für mich gebeten, das zu hören. Bei Radio Mama Terra 96,0 bei Tidi Hamburg, ein genuine Samba aus Brasília. Und Suredo be Unidos de Hamburg, Ortrundo, hast du ein Tipp über die Unidos de Hamburg? Ja, die kommen, die haben jetzt jeden Freitag, jeden Sonntag treffen da in Almul, ne? Da in Wilhelmsburg. Das wäre ganz super. Oder Alamö. Alamö in Bergedorf. Genau, das wird da sein. Das ist super. E um tipo aí para a rapaziada brasileira. E mais uma informaçãozinha. Para quem não está sabendo, vai sair o passaporte para Portunhol. É uma informação que eu recolhi hoje na internet, que está saindo um passaporte azul para a população circular pela área do Mercosul. Inclusive, vamos ter agora escolas nas áreas fronteiriças bilíngues, que é uma experiência que nós temos também aqui em Hamburgo, da escola bilíngue, que já está no sexto ano acontecendo, e nossas crianças têm possibilidade de aprender português e alemão. É realmente uma coisa muito incrível. O pequeno probleminha que aconteceu lá no Brasil, que o passaporte já era para estar saindo, foi que na hora que traduziram o texto "roga-se às autoridades que protejam os estrangeiros que carregam esse passaporte", a turma traduziu errado para o espanhol. O francês e o inglês estavam a maravilha, mas na hora de traduzir para o espanhol foi um problema. E a vai sabe grado exato das Brasília, hat im Moment viele Kontakte in ganze Lateinamerika und man wird empfangen, Schule zu haben, bilinguale Schule zu haben, damit die Leute Spanisch lernen. Und wir werden schon haben in Zukunft eine Passport für die Menschen, die leben in Brasília, Argentina, Chile, Venezuela und so weiter. Obeziehungsweise bei Venezuela nicht, nur in die Sud, Mercosul heißt denn das. Und es gab nur ein kleines Problem. Weil die haben Passport gemacht und die Übersetzung für Spanisch war ein bisschen falsch. Peinlich gewesen für unsere Regierung da in Brasília. Und das ist eine Erfahrung, die wir muss immer sagen, das passiert. Man hat gute Willen, aber Panzu, man macht falsch. Und outro, was haben wir vom Treffen die nächsten paar Tage hier in Hamburg? Ja, dieses Wochenende wird sehr, sehr, sehr, sehr bunt ausfallen. Und zwar fangen wir doch einfach mal an mit dem Saidera Club BR Sentium. Dort findet am 21. auf der Weltbühne im Nobis Tor ein Discoabend mit brasilianischer Musik statt. Wie immer sind Boris und Sergio dabei. Das ist jetzt, glaube ich, das vierte Mal, dass diese DJs brasilianische Musik präsentieren, und die Live-Gruppe heißt Radio Samba, die dabei ist. Das ist eine Musikgruppe mit besetzt unter anderem auch mit dem DJ Joel. Ja, also noch einmal am 21. Mai auf der Weltbühne Nobis Tor ab 11 Uhr abends. Eintritt ist 7 Euro. BR Saint-Denis, Saidera Club, genau, in Hamburg hier. Dann kommt auch am 21. macht die Motte eine sehr schöne Veranstaltung. Sie lädt ein zum Aktionstag und Frühlingsfest auf dem Kemal-Altun-Platz in Ottensen. Denn die Idee der Motte war, ist, und sie wird es auch forcieren, von ihr aus geht die ganze Initiative, den Kemal-Altun-Platz als einen zentralen Platz zu gestalten, wo auch wirklich sehr schöne Feste stattfinden können, Stadtteilfeste stattfinden können. Und beginnen wird diese Veranstaltung ab 10 Uhr. Sie läuft bis um 22 Uhr und ich zeige ein bisschen was aus dem Programm. Es gibt ein Street Soccer Turnier mit 16 Mannschaften. Es sind jeweils 5 Kinder dabei zwischen 9 und 11 Jahren. Das beginnt um 10.30 Uhr. Außerdem gibt es Basketballspiele mit 2 Ball zwischendurch ab und zu. Dann gibt es Sprüharbeiten ganztägig. Ne? Es wird nämlich um 17 Uhr ein riesiges Graffiti enthüllt und mit dem Politiker hier aus Altona, Hinak Fock, wird um 17 Uhr dieses Graffiti-Gemälde enthüllen. Außerdem gibt es Infostände von der Motte und vom Stadtteilarchiv aus Ottensen. Naja, und der Abend wird freigestaltet bis danach und bis 22 Uhr Bands auf der wiederhergestellten Freilichtbühne. Das ist nämlich, hat schon sehr lange gefehlt, diese schöne, wunderschöne Freilichtbühne am Kemal-Altun-Platz. Ja, gehen wir weiter. Dann gibt es noch das Namensfest der Hauptkirche St. Trinitatis. Das findet nämlich am 22. statt. Es wird eine feierliche Trinitatismesse stattfinden und die Weihung der Dreifaltigkeitsikone. Den Gottesdienst wird wie immer Pastor Friedetzky gestalten und der Propst Kin Yun Yui mit einer Delegation der Partnerdiözese Dodoma aus Tansania wird diese Messe begleiten. Und danach wird es um die Kirche herum, in der Kirche und bei Capello, wird es einen bunten Nachmittag geben mit verschiedenen Veranstaltungen, Versteigerungen, Kunstwerke werden versteigert. Dann gibt es eine Malaktion für Kinder vom Papageienfischland. Das ist ein bisschen in Richtung Fischmarkt hinunter. Dort ist das Papageienfischland, das ist eine Aktion zur, die haben einen Garten gestaltet für die gute Nachbarschaft dort an Fischmarkt und in der Nähe drumherum. Natürlich gibt es jede Menge zu essen und zu trinken, Kaffee und Kuchen. Es gibt Secondhand-Bekleidung, kann man kaufen, Bücher kann man aus Secondhand-Beständen kaufen und Spielsachen. Und es gibt jede Menge Spiele für Jung und Alt. Noch einmal am 22. Sonntag, den 22. Es fängt um 10 Uhr an, das Namensfest der Hauptkirche St. Trinitatis am Fischmarkt. Aber das ist aber super, Otron. Und weißt du eine Sache, Otron? Ich habe gerade eine Botschaft von dem Clube Brasileiro bekommen. Clube Brasileiro, wo wer nicht weiß, ist ein brasilianischer Club hier in Hamburg, es gibt schon über 40 Jahre. Und die haben jeden Jahr im Juni eine Party, die heißt die Festa Junina, beziehungsweise Juno Party. Eine bauerliche Party, wo die Leute tanzen zusammen und die machen Training. Jetzt jeden Samstag da bei Breiter Straße 70 bei unserem Quilombo Brasil. Und die rufen, sie brauchen dringend Hilfe, weil es fehlt Männer. Es fehlt Männer zu tanzen. Ai, ai, ai, das ai. Ist ein Problem. Und dann, wer würde gerne tanzen bei dieser Feierlichkeit, die es wird sein am nächsten Juni? Es gibt viermal Training. Die Männer, die sich würde gerne melden wollen, egal welche Alter. Egal welche große Fuß, aber es bedarf nicht betreten die Fuß von den Damen, kann sich melden unter 220-9621. Und dann kann tanzen bei dieser brasilianischen Feierlichkeit. Und ich kann euch versprechen, das macht unglaublich viel Spaß, diese Quadrille zu tanzen, vor allem dann auch in der bäuerlichen Verkleidung, wenn es soweit ist. Genau, man denkt, dass man ist fast in Bayern, ne, so. Ja, so. Das ist wirklich uma coisa incrível. Olha aí, rapaziada, vocês escutaram essa aí, né? Mas para quem não saca alemão direitinho, a rapaziada do Clube Brasileiro tá pedindo socorro, porque vai rolar agora a festa da rapaziada A festa junina tradicional e tá faltando homem. Mas que coisa terrível, cadê os homens brasileiros, meu Deus do céu? Sumiram todo mundo. Então vamos aí, vamos se apresentar. É só pintar lá na Breitstrasse 70, no sábado, às 17 horas, que tem ensaio. Às 15 horas que tem ensaio. E aí, para as mulheres do Brasil, da Europa, da França e da Bahia, e especialmente para minha amiga de Saquarema, Mara Maravilha, Elza Soares. Quando seu moço nasceu meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome e eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando e ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí. Ai, o meu guri, olha aí, olha aí. É o meu guri. E ele chega, chega suado, veloz, do batente, traz sempre um presente pra me encabular. Tanta corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço pra enfiar. Me trouxe uma bolsa, já com tudo dentro, chave, caderneta, terça e patuá, um lenço e uma penca de documentos, pra finalmente eu me identificar. Olha aí, olha aí, ai, olha aí. Ai, o meu guri, olha aí, olha aí. É o meu guri e ele chega, chega no morro com carregamento, pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador. Rezo pra ele chegar cá no alto, esta onda de assalto está o morro. Eu consolo ele, ele me consola, boto ele no colo, ele menina, de repente acordo, olho pro lado e o danado já foi trabalhar. Olha aí, olha aí, ai, olha aí. Ai, o meu guri, olha aí, olha aí. É o meu guri e ele chega, chega estampado, manchete, retrato, com venda nos olhos, legenda e as iniciais. Eu não me entendo essa gente, seu moço, fazendo alvoroço demais. O guri no mato, acho que está lindo, acho que está lindo, de papo pro ar. Desde o começo não disse seu moço, ele disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí. Ai, é o meu guri, olha aí, olha aí. É o meu guri, olha aí, olha aí. Ai, Ai, o meu guri, olha aí, olha aí. É o meu guri. É isso aí, Elza Soares, meu guri, de Chico Buarque. Que beleza, né? Que coisa incrível. Elza Soares, me dê musique. Meu guri, meine kind, von Chico Buarque. Das ist wirklich eine wunderschöne Musik. De Erinnert Filho, was läuft meine schöne Stadt Rio de Janeiro. De in die letzten zwei, drei Jahre ist immer schlimmer geworden. In die Hände von Banditen und Korruption. Das ist wirklich ein großes Problem von Brasilien. Von Brasilien, nicht ganz Brasilien, aber insbesondere von Rio de Janeiro im Moment. In Rio de Janeiro wir haben ein Pärchen, eine die Frau ist die Governadorin oder die Landespräsident von Rio de Janeiro und vorher war ihre Mann der Landespräsident. Und zusammen mit einer großen Mafia, sie kontrollieren Rio de Janeiro und Rio de Janeiro ist in die Hand von Banditen in der letzten Zeit. Vor drei Tagen, die Frau von Gilberto Gil, unsere Kulturminister, ist fast ermordet auf der Straße. Das geht nicht. Jeden Mal, ich denke, wie die Leute leben im Moment in Rio de Janeiro mit Angst auf der Straße zu gehen, mit Angst, tagsüber in die Bäckerei zu gehen, oder bedroht zu werden von Bandit oder von Erpresser oder von korrupten Polizist, das macht mich traurig. Das lass mich nicht vergessen, meine Leute, die da leben, meine Kinder, die auch dort leben. É, rapaziada, não é mole o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O que aconteceu na semana passada com a esposa do Gilberto Gil, quase assassinada por dois bandidos que descarregaram o revólver em cima do carro delas, me faz pensar muito sobre a corrupção que está acontecendo naquela cidade, onde a dupla do garotinho e da garotinha acabaram com a nossa cidade. Isso é um mau exemplo que pode se proliferar por todo o país, porque realmente violência que faz com que, e medo que faz com que as pessoas não saiam de casa, que as pessoas tenham medo de andar na rua, isso provoca uma situação terrível. Até na hora que nós vamos para o Brasil e pensamos chegar no aeroporto, nós pensamos assim sempre, como é que vai ser chegando lá de madrugada, atravessar a Avenida Brasil sem ser assaltado. Ou seja, todo mundo está mandando dinheiro pelo banco para ter que passar pela avenida sem perder nenhum dinheiro e com a esperança de não perder a vida. A nossa esperança é de que o Brasil e principalmente o Rio de Janeiro, eu digo sempre, tome vergonha na cara e parem com esta violência que está destruindo o caráter de nossa população. E para essa rapaziada, só mesmo Cartola. Espero que ele entre. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar. Para mim, queixo minhas rosas e bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Oh, devias vir para ver os meus olhos tristos e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando a esperança. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois pensei que não queres voltar para mim. E alô, Ortrum, vamos nos despedindo e agradecemos hoje a presença aqui da TV Ipanema no nosso pedaço. E como sempre, com esperança que a alvorada volte ao Rio de Janeiro, que acordar e andar por nossas ruas seja de novo bom. Um grande abraço, uma boa tarde. Ich möchte mich auch ganz herzlich von euch allen verabschieden und ich bedanke mich auch noch einmal bei TV Ipanema. Sie hat uns die ganze Zeit begleitet, es war Hani. Und ja, Gente, bis zum nächsten Mal in einer Woche. Radio Mama Terra von 17 bis 18 Uhr jeden Donnerstag. Marcos Romão se despede de vocês e diz sempre um grande carinho e respeita ao menos meus cabelos. Branco. Respeitem meus cabelos brancos. Chegou a hora de falar. Vamos ser francos. Pois quando o preto fala, o branco calo deixa a sala com veludo nos tamancos. Cabelo vem da África.